Byte FM. Es ist 23 Uhr. Das hier ist ein Topf aus Gold auf Byte FM. Heute mit einer faulen Sommerausgabe. Beri Cinta Waktu heißt dieser Track, habe ich sicherlich falsch ausgesprochen. Beri Cinta Waktu von The Malus, einer Band aus Indonesien. Gib der Liebe Zeit, soll das heißen. Dieser Titel ist die B-Seite einer neuen Single dieser Band aus Surabaya in Indonesien. Wie Marlos gehört, habt ihr sie hier auf Byte FM in der Sendung Eintopf aus Gold, heute mit einer faulen Sommerausgabe. Wir hören einige Tracks, die zum hitzeschläfrigen Wetter passen, aber auch etwas eher Aufreibendes, zumindest inhaltlich, aus dem neuen Album von Anoni. Und wir schauen auf Blaue Tristesse, auf das Baby Blue, eine Figur der Popgeschichte, die in vielen Songs verewigt wird. Zuerst zurück zu The Marlows, die zwar aus Indonesien kommen, aber auf einem US-amerikanischen Label unter Vertrag sind, einem Label aus New York, genauer gesagt Big Crown, das Label von Leon Michaels alias L. Michaels Affair, der seine Musik gern als Cinematic Soul beschreibt und sich bei Soulmusik aus vielen Jahrzehnten bedient. Wir hören ihn hier zusammen mit The Shags und ihrem prägnanten Gesang. Der Song heißt Enfant. Michael's Affair Enfant, schon einige Jahre alt, dieses Stück vom Album Adult Themes, ein Soundtrack-Album ohne Film dazu, a soundtrack for a movie that has yet to be made. Ihr hört Ein Topf aus Gold auf Byte FM, heute mit einer faulen Sommerausgabe, aber trotzdem auch mit einiger neuer Musik. Die nächste kommt von Jamila Woods, die es diesen Sommer in ihren Garten zieht. Tiny Garden heißt der neue Song, obwohl dieser Garten bei ihr natürlich für irgendwas anderes stehen dürfte. Genauso wie ihr Album, das proklamiert nämlich, dass wir alle aus dem Wasser kommen. Water Made Us heißt es und erscheint im Oktober. Das hier ist Tiny Garden, Jamila Woods. I put my hand by yours, so you know I wanna hold it. I say my prayers at night, but I know who controls it. I fall in hard for you, but I know I don't show it. I take your love for me, but I know I don't own it. It's not gonna be a big production. Not butterflies or fireworks. Said it's gonna be a tiny garden, but I feed it every day. I feed it every day. Fall in love every day now. Think of you when I wake up, premonition of fate. I put my flaws on display to scare you away. You put your feelings on hold. Winter came and it got cold. You wanna be sure that I'm sure that I want you. Not just someone fun to do, someone to hold in zero below. You ask why I'm so cold, iceberg heart. But look below, iceberg heart. But look below, I'm sure it's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. I said it's gonna be a tiny garden, but I feed it every day. I feed it every day. Listen close and listen wide. Bring anything from my past life, like, yeah, yeah, yeah. Life in the jade down, yeah, so I watch all the purpose, replace my top light slowly over time. The seed has all the information. Yeah, we live it and we advise. Let me heal first, then return to the space that we make. And you know I wake up and I give God his praise. For making you and making your mom too. And for making me, and I'll sing his name. I'ma pull up right now, we celebrate. Then you put the pipe down and I'm okay. So if I'm awkward, just let me rock. Let me be. It's not gonna be a big production. It's not butterflies or fireworks. Said it's gonna be a tiny garden, but I feed it every day. I feed it every day. Jamila Woods mit Tiny Garden, dem ersten Song von ihrem neuen Album Water Made Us, erscheint im Oktober. Dem Wasser hat Jamila Woods ja schon so einige Stücke gewidmet, ganz in der afrofuturistischen Tradition oder der Idee, dass während des transatlantischen Sklavenhandels viele der verschleppten Menschen über Bord gesprungen sind, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und dort eine alternative Community gegründet haben. Dieser Mythos, der nennt sich Black Atlantis und ist nur eine von vielen afrofuturistischen Ideen. Im Wasser war Jamila Woods auch auf dem Cover ihres ersten Albums zu sehen, ist jetzt auf dem Cover der Single Tiny Garden unter Wasser und eben Water Made Us, das ist der Titel der neuen Platte, die im Oktober kommt. Dieser Titel ist übrigens auch noch ein Verweis auf die Schriftstellerin Toni Morrison, die hat nämlich geschrieben, jedes Wasser hat ein perfektes Gedächtnis und versucht immer dorthin zurückzukehren, wo es war. Toni Morrison, eine der großen afroamerikanischen Schriftstellerinnen, ihr hat Jamila Woods auch schon mal ein Lied gewidmet, vielmehr eines ihrer Bücher hat sie ein Lied gewidmet, nämlich dem Buch Sula. Hi, I'm Jamila Woods, and you're listening to Byte FM. Anoni mit It Must Change, ein Stück vom neuen Album My Bag Was a Bridge for You to Cross, Anfang Juli erschienen. Musik, die mich zumindest überrascht hat, als ich sie das erste Mal gehört habe. So leichtfüßig und frei kommt zumindest dieser Sound daher. Guckt man sich die Titel an, It Must Change oder auch der Albumtitel My Bag Was a Bridge for You to Cross, sieht man, mit welcher Schwere da Anoni die Musik nach wie vor schreibt. Aber vergleicht man den Klang mit den großen apokalyptischen Kompositionen, die Anoni noch vor einigen Jahren gemacht hat, ich denke da vor allem an Songs wie Four Degrees, dann ist dieser neue, sehr freie Klang doch überraschend. Die Musik von Anoni entsteht nun auch wieder mit der Band The Johnsons zusammen, klingt nicht nur frei, sondern auch soulig und jazzig, träumerisch und raumöffnend und erinnert mich damit ein bisschen an den nächsten Musiker, der auch bald ein neues Album veröffentlicht. Die Rede ist von Beverly Glenn Copeland und natürlich singen Anoni und Glenn Copeland auch irgendwie ähnlich, nicht weil es beide Transpersonen sind, sondern weil beide diese Art Kunstzugang so unheimlich gut beherrschen, so viel Dramatik und Gefühl in die Stimme legen. Hier ist Beverly Glenn Copeland mit Harbor. Don't you know that you're the best, shining out above the rest? Don't you know that you're the quest, my heart was seeking? Don't you know that you're the deep, where water, earth, and fire meet? Don't you know that where you sleep, life's laughing, weeping? You're my harbor, my rainbow, my promise. And my heart aches when your tears flow, but then spring breaks, and that's all I know. Don't you know that you're the best? Shining out above the rest. Don't you know that you're the quest my heart was seeking? Don't you know that you're the deep, where water, earth, and fire meet? Don't you know that where you sleep, life's laughing, weeping? You're my harbor, my rainbow, my promise of tomorrow, and my heart aches when your tears flow, but then spring. That's all I know. Das hier ist Beverly Glenn Copeland. Der Song heißt Harbor, in Klammern Song for Elizabeth, ein Lied für Elizabeth, für seinen Hafen, von Beverly Glenn Copeland vom neuen Album The Ones Ahead. Beverly Glenn Copeland ist in den 70ern Musiker für Kindersendungen gewesen, unter anderem, und hat zwei Alben in den 70ern veröffentlicht, dann noch eines Ende der 80er namens Keyboard Fantasies, eine Platte, die vor einigen Jahren wiederentdeckt wurde. Und jetzt kommt sein erstes neues Album nach mehr als 20 Jahren. Nächste Woche am 28. Juli, da erscheint The Ones Ahead. Beverly Glenn Copeland und ist außerdem Gast auf der neuen Platte von Romy Medleycroft von DXX, die ihr erstes Soloalbum veröffentlicht, Anfang September. Bis dahin ist es noch etwas Zeit, darum hören wir hier noch einmal Musik von Anoni. Once everything was a part of me. Why am I alive now? Warum bin ich am Leben? Warum bin ich gerade jetzt am Leben? Warum sind wir überhaupt am Leben? Eine unbequeme Frage, die Anoni in diesem Song stellt. Große Themen behandelt Anoni aber immer wieder auf diesem ungewohnt leicht klingenden Album. Die neue Platte von Anoni namens My Back Was a Bridge for You to Cross. Anoni and the Johnsons, unter diesem Namen erscheint die neue Musik von Anoni, also wieder mit ihrer Band zusammen, die übrigens benannt ist nach Marsha P. Johnson, eine Aktivistin, die auch auf dem Cover der neuen Platte abgebildet ist. Marsha P. Johnson, Drag Queen und eben Aktivistin, einer der zentralen Figuren der Stonewall-Proteste 1969, an die auch erinnert wird, wenn dieser Tage auch in Deutschland wieder viele CSD Paraden durch die Straßen ziehen. Marsha P. Johnson, wie gesagt, 1969 bei den ursprünglichen Stonewall-Protesten eine der zentralen Figuren. An sie erinnert Anoni mit ihrem Album, aber nicht nur, auch an ihren Mentor Lou Reed erinnert sie in einem Song, der ja auch mal ein Lied über Transaktivistinnen geschrieben hat. In Sliver of Ice erzählt Anoni von einer Begegnung mit Lou Reed kurz vor dessen Tod, wo Reed Anoni von der puren Ekstase erzählt haben soll, die ein auf seiner Zunge platzierter Eiswürfel bei ihm ausgelöst hat. Sliver of ice on my tongue in the day's night. It tastes so good, it felt so right for the first time in my life. The cold ice on my tongue makes it sway towards oblivion. Sweet the vista, the portal view. On my way to black and blue, on my way to black and blue. How sweet the vista, the portal view. I couldn't believe it till tonight. This whole place made of light. I made myself home. Don't know what's wrong, don't know what's right. I belong here as animals might. And the taste of water on my tongue, it was cool and it was good. I never knew it before. And I love you so much more. I love you so much more. Never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. And the taste of water on my tongue, on my way towards oblivion. The taste of water on my tongue, on my way towards oblivion. Sliver of Ice, ein Song über Lou Reed von Anoni von ihrem neuen Album als Anoni and the Johnsons, My Back Was a Bridge for You to Cross. Auf dem Cover dieser Platte ist die Aktivistin und Drag Queen Marsha P. Johnson abgebildet, deren Tod sich letztes Jahr zum 30. Mal gejährt hat. Oenone, es war ein paar Jahre still um diese Künstlerin. Seit ihren letzten aufwühlenden und durchaus apokalyptischen Kompositionen, 4 Degrees etwa. Aber Oenone war nicht untätig. Wir hören hier hinein in ein Cover, das sie aufgenommen hatte in der Zwischenzeit. Bisschen schwer aushaltbar, dieses Cover von It's All Over Now, Baby Blue, geschrieben 1965 von Bob Dylan, tausendfach gecovert von Them über Falco bis Wolfgang Niedecken, der eine Version auf Kölsch aufgenommen hat. Hier hören wir die Version von Oenone. Die Version von Oenone ist 2020 herausgekommen, war da aber schon einige Jahre alt. Oenone sagte, sie habe den Track wiedergehört, also ihre Aufnahme wiedergehört während der Corona-Pandemie. Und da habe er sie an das Jetzt erinnert, an, Zitat, eine schwindelerregende Nostalgie nach dem Leiden der Gegenwart oder sogar der Zukunft. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. It's all over now, baby blue. Die Mundharmonika von Bob Dylan, die verschwindet selbstverständlich bei Oenone, obwohl selbstverständlich ist bei Oenone, glaube ich, überhaupt nichts. Die hat übrigens noch ganz viele Songs von Bob Dylan aufgenommen, damals in der Aufnahmesessions. Würde mich sehr interessieren, wie sie die interpretiert. Aus It's All Over Now, Baby Blue macht sie einen Song gegen Trump und gegen seine SupporterInnen, die heuchlerischen Evangelikalen in den USA. Das Original ist bei Dylan ein ziemlich kryptischer Song. Einige dachten, es geht darin um das Ende der Beziehung mit Joan Baez, das er da besingt. Wieder andere dachten, es geht um sein Abwenden von der Folkmusik. Aber wer ist das Baby Blue, das traurige Baby, dieser traurige Liebling? Wir widmen uns gleich dieser Frage nach einigen anderen Baby Blues. Leave your stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew. And it's all over now, baby. blue. Byte FM. My sandpaper side engraves a line into the rust of your tongue. Girl, I could have been someone to you. Would have painted the skies blue, baby. You swim my way, girl, I've got no chance, nothing to say. Girl, but stay here for a little while. But if only you could see my shadow crossing your path, it won't be the last, baby. Im August wird es 10 Jahre alt, dieses Album, 6 Feet Beneath the Moon, das Debütalbum von King Cruel, auf dem auch dieser Song hier zu finden ist, Baby Blue. Baby Blue, das kann natürlich einfach Babyblau bedeuten, also die Farbe, aber es ist auch eine Person, und zwar eine, so ist es im Namen angelegt, eine traurige Person, die bei Dylan zumindest verlassen wird. Dabei hat auch Dylan sich inspirieren lassen, und zwar von diesem hier. Gene Vincent singt 1958 von seinem Baby Blue, eines, das hier noch nicht verlassen wird, sondern gerade erst kennengelernt, denn er hat einen brand new lover, einen Lover, die ihm verrät, sie heißt Baby Blue, mehr gibt's von ihm aber auch nicht zu erfahren in diesem Rock'n'Roll Song. Dylan hat ihn sich aber zum Anlass genommen, seinen Abschied eben ans Baby Blue zu formulieren, und nicht nur er, auch zahlreiche nach ihm. Eine davon ist diese Musikerin hier, O Emanuela heißt sie, und das Stück Baby Blue. In the Emanuela. Das letzte Baby Blue für heute in dieser Sendung. Ein Topf aus Gold. Es kommt von ihrem Album Seas. Das Baby in der Popmusik, das hat natürlich eine lange Geschichte. Gerade in den 50ern und 60ern war es ein beliebter Kosename, dem Klaus Walter schon mal eine ganze Sendung gewidmet hat. Eine Ausgabe seiner Sendung Was ist Musik? Die findet ihr im BYTE-FM-Archiv und Zugriff darauf habt ihr als Mitglied in unserem Förderverein, wenn ihr nicht nur möglich macht, dass BYTE-FM überhaupt senden und existieren kann, sondern eben auch alle unsere Sendungen der letzten mittlerweile 13 Jahre im BYTE-FM-Sendungsarchiv nachhören könnt. Zum Beispiel auch knapp 700 Ausgaben Was ist Musik mit Klaus Walter. Das war Ein Topf aus Gold auf BYTE-FM. Zum Schluss dieser Sendung hören wir noch DJ Cozy, der ebenfalls einen sehr coolen neuen Song draußen hat, zusammen wieder mit Sophia Kennedy, die hier singt und wieder mal in die Rolle der Hildegard Knief schlüpft und dafür auch einen Text auf Deutsch geschrieben hat. Wespennest heißt der Track von einer gleichnamigen EP, die wiederum ein Vorbote auf ein neues Album von DJ Cozy sein soll. Wespennest, 8 Minuten mit DJ Cozy und Sophia Kennedy. Damit geht es raus aus dieser Sendung Ein Topf aus Gold auf BYTE-FM. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dem weiteren Programm hier bei BYTE-FM, sagt Diviam Hoffmann. die Fensterscheibe sehe ich die Bäume, wie sie schleichend aufs Neue sanft erblühen. Der Anfang steht schon fest, erst die Knospe, dann der Rest. Ein leises Rumoren aus dem Westen ist. Aus dem Westen Byte FM. Ihr hört Byte FM. Byte FM, das wisst ihr, ist anders. Ein Radiosender, der nicht durch Gebühren finanziert ist, der ohne Werbespots auskommt. Ein Programm, getragen von seinen Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr noch kein Fördermitglied seid, dann werdet doch bitte Teil unseres Projekts für ein gutes, unabhängiges Musikradio. Werdet Mitglied im Verein Freunde von Byte FM. Mit 60 Euro im Jahr sorgt ihr dafür, dass Byte FM senden kann. Die Anmeldung geht ganz schnell auf der Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Vielen Dank.